Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Und wir sind bereits in der Ausgabe 33. Ich befinde mich jetzt mittlerweile nicht mehr in Tel Aviv, sondern im Zwischenstopp hier in Berlin. Morgen geht's dann direkt wieder nach Hause. Wer bin ich eigentlich? Ja, ich bin Sascha Gottschalk und mache natürlich diesen Podcast wieder nicht alleine, sondern mache ihn mit meinem geschätzten Kollegen Dennis Kranz, der in Rostock sitzt. Hallo, hallo Sascha. Ich hoffe, du bist gut und heil wieder hergekommen. Es ist ja auch gerade so schönes Wetter, zumindest hier. Also hier ist über 20 Grad, es ist sonnig, es ist, ich glaube, du hast die Sonne mitgebracht, so habe ich das Gefühl, oder? Ja, eigentlich nicht, weil bin heute Morgen, wann ging denn der Flieger um? 13:15 Uhr, also 12:15 Uhr der deutschen Zeit und war dann hier um 16:45 Uhr und wir waren gerade gelandet, ich guck raus, da hat es dann wirklich Bläschen geregnet, also richtig ein Sturzbach, wo ich so dachte, ach ja, man ist wieder in Deutschland. Die kurzen Hosen sind jetzt passé und wir müssen uns jetzt wieder mit den kalten Temperaturen, naja, es ist schon warm und nachdem ich dann hier im Hotel war, ist es dann auch wieder aufgerissen und jetzt ist auch noch schönes Wetter. Also und wir haben es hier jetzt gerade 20 Uhr, wir nehmen ja hier heute live on tape auf, auch für die Leute, die es dann später in der Konserve hören. Und um 20 Uhr ist es in Tel Aviv schon eigentlich fast stockdunkel. Also das ist ja so im Süden ganz oft so, dass es dann so um 6:30 Uhr dann plötzlich auch teilweise, als wenn einer einen Schalter umgestöpselt hatte, auf einmal dann dunkel. Also insofern, nein, aber wir haben eben schon im Vorgespräch, habe ich erzählt, dass ich diese Reise wirklich nicht bereut habe. Ich habe ja lange überlegt, auch letztendlich auch ein bisschen auch wegen der Kosten. Also den Kassensturz, den mache ich noch in ein paar Tagen. Aber im Grunde, das Geld ist ja ausgegeben. Und trotzdem muss ich sagen, das war wirklich schön, abgesehen vom ESC, auch mal dieses Land Israel wirklich auch mal näher kennenzulernen, auch wenn ich letztendlich nur in Tel Aviv und in Jerusalem war. Und das war schon wirklich eine gute Sache, weil, wenn es dann halt so in Kopenhagen oder so oder in, keine Ahnung, jetzt dann nächstes Jahr in den Niederlanden stattfindet, das ist dann so, ja, als würde man in ein anderes Bundesland irgendwie halt fahren. Definitiv, das ist dann schon sehr, sehr ähnlich. Und und das ist schon noch mal was Besonderes. Und ich glaube, ich würde mich in Zukunft gar nicht mehr so sehr da scheuen, was ich ja so in Aserbaidschan und auch in der Ukraine, wo ich so dachte, oh nee, da setze ich mal lieber aus. Diese Länder sind mir nicht so geheuer. Ich glaube jetzt mittlerweile, gut, der ESC wird ja nicht in Afghanistan oder so stattfinden, aber es die Sicherheitslage ist dann schon auch überschaubar. Und letztendlich, wenn man dann so durch Tel Aviv, durch die Straßen geht und so weiter, ist auch nicht anders, als wenn man durch Palma schlendert. Das, also insofern. Das kann dir überall passieren. Ich war vorhin noch am Strand, habe so ein bisschen die Sonne genossen und so ein bisschen mal abschalten nach diesem ganzen Tohubabuhu, was da so im Finale stattgefunden hat. Denn, es ist ja viel passiert und überraschende Sieger, nicht überraschende Sieger, nicht unbedingt, aber zumindest in den Votings überraschende Sieger. Und wie hast du denn die Show dort verfolgt? Wie war das für dich? Wie war die Atmosphäre dann jetzt live im Finale dort in der Halle? Ja, bei mir war es ja so ein bisschen wie das, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, wie das Ohnsorg-Theater-Abo, ne? Also ich habe schon gestern Abend das dritte Mal praktisch auf demselben Platz gesessen. Mhm. Ich war auch eigentlich immer in dem Block der Erste, der da war, so, ist typisch deutsch, ne? die Platz nicht anstellen, sondern gleich hin. Ja, die Platzeinweiserin da, die dann da auch immer stand, wir grüßten uns dann auch schon so ungefähr und dann die Leute drumherum, die sich da hinsetzen, es war dann auch der Block von den ECG-Leuten, also vom Fanclub Eurovision Club Germany. Es gibt ja dann noch den OGAE und die verhandeln dann ja immer über Ticketpakete. Und da war dann praktisch der ganze Block, war dann mit ECG-Leuten und wir haben dann schön abgefeiert. Also die Show war schon auch genauso bombig, wie wenn man es dann vom Fernseher verfolgt hat. Die Akustik war nicht immer so ganz. Also wenn jetzt zum Beispiel die Interviews in den Green Rooms oder so war, das hat man dann manchmal nicht so gut verstanden, weil das dann mehr so hallig so irgendwo wie im Hintergrund irgendwie lief. Mhm, also okay. Da werde ich dann wahrscheinlich jetzt in der kommenden Woche einfach noch mal die beiden Semis und das Finale mir einfach noch mal am Fernseher dann auch noch mal ganz genau mit Kommentar von Peter Urban irgendwie halt anhören. Aber das ist natürlich schon so ein ganz, ganz eigenes Erlebnis. Wir haben aber eigentlich alle drumherum sehr viel Spaß gehabt. Und es ist halt immer, ich habe ja auch bei Instagram so eine kleine Story gemacht, habe dazu geschrieben, endlich wieder normale Leute, weil es halt wirklich auch nettes Publikum ist, sehr tolerant. Und selbst wenn dann Leute sagen, wo kommst du denn her? Ja, Germany. Und dann lügen sie dann auch noch so, ah ja, toller Song und so. Und dann, wo man so denkt, ja, ja, ihr müsst jetzt nicht lügen. Also es ist schon. Nee, es war, wie gesagt, war sehr schön. Wie hast du den ESC erlebt? Ja, sehr spannend. Ich glaube, es war noch nie ein spannenderes Voting als in den letzten Jahren, oder? Es ist so knappe, vor allem bei der Jury-Auswertung, so knappe Verhältnisse. Teilweise nur 10 Punkte Unterschied zwischen den ersten drei Plätzen sozusagen. Immer 10 Punkte Unterschied so um den Dreh. Und es war ein richtiges Fiebern, weil Nordmazedonien, was hat die Jury an Nordmazedonien gefressen? Das habe ich überhaupt null verstanden, warum die so viele Punkte bekommen haben. Also ich war richtig geschockt, als ich da saß. Also, warum sind die jetzt Jury-Sieger sozusagen? Das war für mich ein bisschen unerklärlich. Also ich hätte Nordmazedonien auch nicht auf dem Zettel gehabt. Aber das ist so, der Song ist ja so, ich weiß gar nicht, so ein bisschen jazzig. Und nun hat Tamara auch eine sehr gute Stimme. Und die war eigentlich sowohl im Semi, ich weiß gar nicht, habe ich die mal in der Probe auch gesehen? Nee, ich glaube nicht. Aber auch so eine Künstlerin, die so ganz gut auf den Punkt auch und also, wie gesagt, da habe ich auch so gedacht, lange Zeit, und ich schon so im Kopf bin ich schon so durchgegangen, hat Nordmazedonien eigentlich auch Hotels? So irgendwie. Und naja, gut, wäre es dann vielleicht auch dahin gegangen. Ich glaube, für das Land, das ja jetzt irgendwie, ja, diesen neuen Ländernamen ja jetzt hat, weil sie sich genau. Ja damit mit Griechenland ja jetzt geeinigt haben. Und so hoch hätte ich es jetzt auch nicht gewertet, aber ich kann schon nachvollziehen, das war jetzt keine große Pyro-Nummer, aber es war ein gut vorgetragener Song. Und ich glaube, das ist dann manchmal auch so ein bisschen, in dem Falle war es ja dann bei den Jurys, dass sie vielleicht manchmal bei lauter Pyro und Getanze und so weiter sagen, oh, endlich mal nur normale Musik. Das hat man jetzt auch bei dem Sieger gesehen, ne? Also von daher, dass Niederlande gewonnen hat, war ja ein bisschen erwartbar, sagen wir es mal so, auch wenn das lange Zeit bei einem Jury-Voting nicht ganz feststand. Mhm. Aber ich denke, die Niederländer haben jetzt mal eine Durststrecke gehabt und ich glaube, nach 44 Jahren haben sie nicht gewonnen und haben auch teilweise, man sind auch teilweise immer aus den Semifinals auch in den 2000ern rausgeflogen und nach Ilse de Lange, die ja auch in der Delegation dabei war, ist so ein bisschen das Aufgebrochene eher bei Birds, ne? Ich glaube eher bei Birds. Ja, da ging es so genau, da ging es, wollte ich gerade sagen, so 2013, da haben sie so mit Anouk mit einer Nummer, wo man im Vorfeld so gedacht hat, naja, mal gucken, ob das was wird. Und das war genau richtig. Das ist vielleicht auch manchmal ganz richtig, einfach auch mal andere Wege zu gehen. Ich glaube, und davor waren die, glaube ich, 7, 8 Mal, glaube ich, immer im Finale rausgefallen. Genau. Also die hatten, da war doch noch diese wie hieß die, Franka oder so, die dann mit diesem Häuptlingskostüm da auf der Gitarre. Das Lied war nicht schlecht, aber gut. Ja. Aber es war, du hast recht, mit diesen Indianerkostümen, was sie da, ja. Ach ja, ich glaube, und Schalali, Schalala ist auch nicht weitergekommen, ne? Sienike ist auch nicht weitergekommen. Weil diese tolle Orgel, die sie da auf der Bühne haben, haben sie ja dann weggeschmissen, ne? Von daher. Tja, also ich bin mal ganz froh, dass jetzt die Niederlande endlich mal diesen Schlüssel gefunden hat für sich. Und man muss dazu sagen, die haben immer nur direkt nominiert. in den ganzen Jahren nur direkt nominiert und haben gewonnen damit. Also das heißt, auch eine direkte Nominierung muss nicht unbedingt schlecht sein. Gut, es war ja andererseits so ähnlich wie im letzten Jahr, so auch mal jetzt eine Zeit, so 2-3 Tage vorher, wo man so dachte, na, haben schon viele gesagt, na, wir sehen den Duncan noch nicht. Also das ist zu einfach, dass alle jetzt sagen, ja, die Niederlande wird das irgendwie. Kurzzeitig war ja auch Kate Miller-Heidke aus Australien sehr hochgevotet. Ja. Die hat im Übrigen aber auch insbesondere bei Instagram sehr viel Werbung für sich gemacht, also in meiner Timeline. Und ich habe jetzt wirklich, ich folge ja in den sozialen Medien in dem Jahrgang eigentlich immer jedem Teilnehmer, der irgendwas in den sozialen Medien macht. Also es ist in meiner Timeline auch immer sehr gut ausgeglichen. Und da war dann am Freitag und Samstag so Kate Miller-Heidke beziehungsweise das Social Media Team in ihrem Hintergrund, die haben in einer Tour und mit allen Nummern, wo man wie Australien wählen kann und so weiter. Das haben die anderen zwar auch gemacht. Und sie hat dann ab und zu auch mal so Fotos von ihrem kleinen Jungen da irgendwie auch mal gepostet und so, um dann nochmal so ein bisschen so eine Emotion reinzubringen und so weiter. Und da hat man schon so gesagt, na, vielleicht müssen wir uns jetzt nochmal gerade unterhalten, wenn Australien gewinnt, wo wird es denn dann stattfinden? Weil bekanntlich wird es ja dann nicht in Australien stattfinden. So ist ja schon die Absprache. Und es hat aber jetzt letztendlich geklappt. Letztes Jahr war es ja auch so, wo man zwischenzeitlich dachte, Eleni aus Zypern würde das Rennen machen. Und es war jetzt letztendlich dann auch so. Man hatte so ein bisschen so eine Angst, ja, ist wie bei Francesco Gabbani, der sich da so ein bisschen auch heiß geredet hat. Aber ich glaube, Duncan ist so ein bisschen wirklich auch die ganzen 2 Wochen auch so bei sich geblieben. Also der hat sich, glaube ich, auch nicht so irritieren lassen von dem ganzen Hype drumherum und so. Und ich glaube, das hat er schon sehr geschickt gemacht. Ich glaube, es war auch dieser Moment, wo nicht so viel passt. Also wo es einfach nur um die Musik ging. Ne? Es war, glaube ich, es ist ja auch der eine der wenigen Auftritte gewesen, die mit wenig Pyro oder gar keine Pyro und eigentlich nur um ihn selbst gegen die ganze Performance. Und das ist, glaube ich, etwas, was der Zuschauer, der Zuschauer hat 261 Punkte gegeben, also ich glaube, die zweithöchste Punktzahl. Und ich muss sagen, das hat irgendwie gefunkt und das hat auch irgendwie die Stimmung auch in der Halle hat das wieder gegeben, wie sehr das rübergekommen ist, auch in seinem Abschluss, also in seinem Finalsong, also wo dann die Show beendet worden ist, die haben alle mitgesungen. Also es war schon eine Stimme bei ihm, die ihn mitgetragen hat. Und das Coole fand ich eigentlich, dass er so normal geblieben ist dabei. Also er selber geblieben ist, nicht abgehoben ist. Ich habe auch Interviews gesehen, er ist immer höflich, freundlich, sympathisch drauf gewesen. Ich glaube, das hat auch viel damit dabei getragen, dass er einfach so der Typ er selber gewesen ist, was man bei manchen anderen Dingen vielleicht nicht unbedingt so gedacht hätte. Ja, und ich habe gerade geguckt, also er war dann umzingelt von Tamta aus Zypern, die war davor und danach war dann dieser bunte Auftritt von Katrin Duska aus Griechenland. Und da war dieses zwar etwas sehr dunkel und dann eben mit diesem Leuchtball, der dann so auch das eine Mal dann so runterkam, war das vielleicht so für den Zuschauer auch und für die Jury einfach mal so ein bisschen erholsam, ne? Definitiv, ja. Also ich freue mich auch auf Italien, die haben Platz 2 gemacht, die war dabei auch lange gehandelt, ob er gewinnen könnte. Ich finde, dass er sehr verdient den 2. Platz gemacht hat. Mhm. Also das muss man ihm lassen. Ich bin gespannt, was die Italiener im nächsten Jahr aus dem Sanremo-Festival herauskriegen. Ich glaube, für jemanden, der so einen skandalösen Song für die Italiener zumindest hatte, für uns nicht, aber für die Italiener hatte, ist das schon eine tolle Ergebnis für die Italiener. Ich glaube, das. Aber ich muss dazu sagen, irgendwie haben die Italiener ein Problem. Sie können irgendwie, haben immer das Problem, sie gewinnen nicht. Sie kommen zwar immer sehr, sehr hoch, aber sie gewinnen irgendwie nicht, ne? Also, sie haben immer einen Favoritenstatus auch in den ganzen Jahren jetzt, aber irgendwie haben sie immer das Pech, nicht zu gewinnen. Warum auch immer. Ja, aber ich glaube, so ein bisschen, mir hat bei, also wenn man das dann so vor Ort verfolgt, mir hat er als Typ so ein bisschen gefehlt. Mit dem Duncan konnte man irgendwie was festmachen. Da hat man dann so diverse Interviews auch mit ihm gesehen. Und bei dem Mammut war das immer so ein bisschen, ja, das ist der Italiener, aber der war so immer so ein bisschen weit weg, so in der Wahrnehmung, fand ich vielleicht. Vielleicht hat das auch dazu beigetragen. Also, wo ich jetzt nur gerade sehe, also was ich völlig überbewertet fand, war ja Russland. Ist ja besonders definitiv bei den Zuschauern gut angekommen. Ich habe auch tatsächlich dann auch mal so bei meinen Eltern auch mal nachgefragt, die dann eben halt das dann auch eher dann sehr, sehr unbelastet im Grunde sehen. Mhm. Und die dann, ja, aber das mit dem von Sergei Lazarevs Auftritt einfach gut fanden. Und da habe ich so gedacht, oh, das ist ja so voll berechnend und so weiter. Und da sagte mein Vater, nö, das ist, das fand er irgendwie gut. Mhm. Und ja, und ich glaube, das macht es dann eben halt auch aus. Also das Problem hat man ja leider immer, wenn man so ein bisschen so tief in dieser Bubble irgendwie auch drin ist. Man kann es ja manchmal gar nicht mehr so seriös und mit so einem Abstand irgendwie bewerten. Also für mich war es tatsächlich auch, auch zu doll. Und ich muss eins sagen, was mich auch sehr getroffen hat, war die schlechte Punktzahl von Michael Rice. Also diese 13 Punkte von der Jury und nur 3, gut, die haben wenigstens 3 Punkte von den Zuschauern gekriegt, da kommen wir ja gleich noch zu Deutschland, aber da habe ich so gedacht, Mensch, alleine aufgrund der Stimme, die ja wirklich ein Hammer war, ja. Gut, ich meine, ich habe dafür ja auch nicht abgestimmt, ne? Also ich habe ja über die App konnte ich ja in der Halle mit abstimmen und habe es dann natürlich auch alles für Australien verfeuert, aber da habe ich so gedacht, so Mensch, schade, weil also der Junge ist so nett, ne? Ja, das Problem ist, die Live-Performance im Finale, die war leider nicht so gut. Also zumindest kam es auf über die Fernsehgeschichte nicht besonders gut rüber. Ja. Es hat so ein bisschen komisch geklungen. Es kann auch an einem Sound gelegen haben, keine Ahnung. Ja, weil eigentlich war der immer stimmlich immer on top, da nicht so sehr. Also es hat der Katarre so ein bisschen gelaufen. Ja. Es tut mir ein bisschen leid um den guten Michael, weil der hat eine mega geile Stimme. Ist einfach der falsche Song für ihn gewesen. Das muss man ja leider sagen, die Briten haben immer gute Sänger jetzt in den letzten Jahren, aber immer Songs, die irgendwie nicht zu den Menschen passen. Naja, das könnte sich dann vielleicht erklären, dass er vielleicht noch am Freitag im Juryfinale, wo dann die Jurys ja schon abstimmen, da vielleicht besser war und dann am Samstagabend nichts. Also in der Halle hat sich's ganz gut angehört, aber wenn du sagst, dass, und das ist ja das Entscheidende, am Fernseher irgendwie halt nicht, dann kann das natürlich auch zu diesem Ergebnis dann auch geführt haben, ne? Ja, die Schweiz, freut mich, dass die Schweiz jetzt endlich mal aus ihrem Senftopf sozusagen rausgekommen ist und einen guten 4. Platz gemacht hat. Das freut mich für die Schweiz, denn ich glaube, für die ist das doch endlich mal so ein Lichtblick, sich auch weiterzuentwickeln. Ich bin gespannt, ob sie jetzt bei diesen Verfahren mit der, was sie uns ja so ein bisschen nicht geklaut haben, aber übernommen haben, ähnlich weitermachen werden und vielleicht sogar wieder einen Vorentscheid machen. Mal gucken. Den hatten sie ja eingespart durch dieses Voting, was sie hier hatten, oder diese Abstimmung, ob der schweizerische öffentlich-rechtliche Rundfunk weiterhin bestehen bleiben soll oder beziehungsweise über Steuern finanziert werden sollte. Und ich bin froh, dass die Schweizer jetzt endlich mal so einen kleinen Lichtblick jetzt haben und sagen können, wir sind endlich mal wieder ins Finale gekommen und wir haben eine Top-5-Platzierung gemacht. Das freut mich für Luca und auch für die Schweizer, dass sie da endlich mal was Schönes abgeliefert haben. Mhm. Norwegen, das hat mich total gewundert, denn die haben das Zuschauervoting gewonnen. Kano hat das Zuschauervoting gewonnen. Aber ich muss dazu sagen, irgendwie hat das irgendwie was gehabt, live. Die haben ganz schön an der Performance rumgeschraubt und ich muss ihnen echt sagen, das konnte man sich sehr, sehr gut anhören. Also das ging auch in der Halle richtig gut ab. Ich weiß nicht, wie kam das bei dir an? Das war ja richtig abgegangen, die Leute deiner Zuschauerrängen und so. Also es war ja richtig heftig. Ja, also ich glaube tatsächlich, wenn dieser Joik-Sänger da nicht dabei gewesen wäre, wäre es halt irgendwie ein Song, der hätte aus jedem anderen Land auch kommen können. Mhm. Und so war das halt nochmal so ein entsprechender Kolorit. Und ich habe es dann irgendwann mal aus den Proben ja mal, ich glaube, als es der zweite Durchlauf mal war, dann getwittert, dass jetzt habe ich ihn mir schön gehört. Also es ist schon irgendwie, der tut auch nicht weh. Und die drei, hatten wir ja schon neulich mal gesagt, die passen einfach gut zusammen. Und auch wenn die ja letztendlich so ein bisschen Probleme hatten, das Ganze so umzusetzen. Die norwegische Delegation hatte sich ja auch noch beschwert bei der EBU, weil da, so wie sie sich das auf der Bühne vorgestellt haben, wohl nicht so umgesetzt wurde. Und trotzdem finde ich, dieser Joik-Sänger zum Beispiel, der ist eigentlich von Mal zu Mal in dem, mit dem Song auch besser geworden. Also die werden ja auch ordentlich geprobt haben. Und insofern waren sie eigentlich alle drei gut aufeinander abgestimmt. Und ja, und die Jurys haben vielleicht so gering abgestimmt, weil das natürlich so ein bisschen anmutet wie ein Song, der aus den 90ern kommt. Mhm. Und da sagt man sich so, oh komm, und das war also so ähnlich wie vielleicht mit Finnland irgendwie, wo man so sagt, ja, die Zeit von Darude ist irgendwie auch schon vorbei. Und da hat man dann vielleicht irgendwie so eine, deswegen hat man dann diesen Gap da irgendwie auch so gehabt. Mhm. Also insofern. Tja, Schweden. Ja. Schweden. Ich finde es erstaunlich, dass wir fast einen ähnlichen Effekt haben wie letztes Jahr, oder? Also sehr wenig Zuschauerpunkte. 93 ist nicht wirklich viel für die Schweden. Muss man, also mehr als letztes Mal. Letztes Mal waren es nur zwei, also ich glaube nur 21 oder so, ne? 21, mhm. Ja. Es ist, er hat gut gesungen. Ich glaube mit einer der besten Sängern an dem Abend, aber ich muss dazu sagen, irgendwie fehlt den Schweden eine Seele. Ich finde irgendwie, es hat keine Ecken und Kanten mehr. Die haben einfach eine Industrie bei ihren Melodiefestivalen geschaffen, was irgendwie nicht mehr, also keine Authentizität mehr rüberbringt an den Zuschauer. Also nichts mehr, nicht wie bei Danke Lawrence, der irgendwie er ist. Bei Schweden hatte ich das Gefühl, ich glaube, der ist auch sympathisch, der gute Jon Lundvik, aber es hat irgendwie keine Seele gehabt. Und irgendwie ist das erwartbarer schwedischer Pop gewesen, den man erwartet aus Schweden. Aber das ist nichts, was man sich traut. Ja? Und deswegen, glaube ich, ist das auch bei den Zuschauern nicht besonders gut angekommen. Wie letztes Jahr auch schon. Also es ist ja, aber man muss natürlich immer sagen, die Schweden zeigen halt auf der Bühne, sie haben Bock und sie wollen auch gewinnen. Also ja, das ist so eine Geschichte, wo man so denkt, ja, da sind wir ja auch in Deutschland auch so ein bisschen eher so, wir schielen nur so, wir wollen die Top Ten erreichen. eigentlich ist es ja schon so, dass es ja fast wie ein sportlicher Wettbewerb ist und eigentlich müsste man ja auch sagen, wir wollen gewinnen. Und das verkörpern die Schweden. Dass sie sagen, sie haben Bock. Ich habe das ja, habe ich das neulich irgendwie schon mal erzählt, als ich da in der Einzelprobe da war von Schweden. Mhm. Links davon ab war dann immer so eine kleine Sitzecke. Da konnten dann die Delegationen konnten dann auf einem großen Bildschirm ihren Beitrag da mitverfolgen und konnten dann gleich Änderungswünsche dann auch an die Produktion weitergeben. Und die sind bei dem Vortrag von John sind die ausgeflippt. Und da hat man so gedacht, ey, komm, ein bisschen ruhiger, ne? So ein bisschen Understatement. Aber andererseits muss man sagen, ja, die stehen dazu und die finden das geil und dass sie so ein geiles Melodiefestival haben, wir würden uns wünschen, wenn wir da ein Scheibchen von abkriegen könnten, dass wir diese Geschichte und insofern ist es halt so, also gestern Abend in der Halle war es nachher, ging es mir so, ich habe nachher alles geil gefunden. Also insofern, das kann man dann schon auch. Und selbst bei John Lundvik habe ich dann irgendwie auch mitgetanzt und das ist, das kann man da hier gar nicht mehr so wirklich unterscheiden. Und das ist wirklich, ist jetzt auch aber nicht unbedingt meins, hätte ich jetzt auch nicht für angerufen, weil ich es halt tatsächlich auch schon mal des Öfteren gehört habe. Aber wie gesagt, er und diese etwas beleibteren Sängerin, Mamas, die lassen, mit denen lässt er halt die Bühne kochen und das haben viele nicht, ne? Ja, definitiv, aber ich glaube trotzdem, dass Schweden ein Musikproblem hat. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren noch verschärfen, wenn sie mit dieser Form, die sie derzeit arbeiten, im Melodiefestival weiter betreiben werden. Also ich glaube, das wird ein großes, großes Problem. Und na gut, ich glaube, vielleicht hilft es auch schon mal, wenn vielleicht Christa Björkman dann wirklich irgendwann mal in Rente geht und vielleicht da jemand anders rangeht, der vielleicht noch mal eine andere Herangehensweise hat, als nur immer den Schwedenpop oder diesen etwas älteren Schlager irgendwie zu nehmen. Also, ja, diesen Schwedenschlager, ne? Ja, aber ich glaube, weil es gibt so viele tolle Künstler in Schweden, die überhaupt in diesem Melodiefestival nicht existieren. Also, das muss ich mal so sagen. Ich habe mir lange Zeit auch eine Radiosendung gehabt, wo ich skandinavische Rock- und Popmusik vorgestellt habe. Es gibt so tolle Sachen, die auf diesen schwedischen Melodiefestival nicht stattfinden. Leider. Also da würde ich mir mehr Experimente wünschen. Also ja. Es gibt so viele Indie-Pop-Sachen und andere Formen auch von Elektropop und so. Es gibt so tolle Sachen, aber das kommt alles da nicht vor. Leider. Wir machen ja noch eine längere Folge am folgenden Wochenende und dann würde ich da mal an dieser Liste mal einen kleinen Cut machen und uns doch mal Deutschland mal zuwenden. magst du erzählen oder soll ich? Ja, ich hab das gesehen und ich 0 Punkte von den Zuschauern. 0 Punkte. Das ist sehr, sehr bitter und ich muss sagen, wir sind aber nicht Letzter. Wir sind immerhin nicht Letzter, aber den drittletzten Platz ist auch keine schöne Geschichte. Und ich muss dazu sagen, wir hatten es ja immer schon gesagt, wir waren nicht so wirklich damit zufrieden, auch mit dieser Inszenierung. Wir hatten es ja auch in anderen Folgen schon gesagt, die da gefahren worden ist. Und ich glaube, es war alles sehr vorhersehbar für Deutschland. Wir liefen immer unter dem Radar, wir waren nie so gehypt oder so, oder obwohl das auch negativ sein kann, wenn man gehypt ist, aber es war etwas, wo irgendwie irgendwas nicht stimmte. Und ich glaube auch, dass wir jetzt irgendwas machen müssen. Die Frage ist, es wurde ja schon von Herrn Schreiber angekündigt, den Vorentscheid wieder zu verändern. Ich bin gespannt, was denn da überhaupt kommen soll, weil wir doktern sehr, sehr oft darum und ich weiß nicht, was jetzt da noch jetzt sich verändern soll. Ich glaube, das werden wir nächstes Mal richtig auch noch mal intensiver besprechen müssen. Aber das wird sehr spannend, was jetzt da in den nächsten Wochen passiert. Weil so bleiben kann es einfach nicht mehr. Das geht einfach überhaupt nicht mehr, finde ich. Also ich habe gestern Abend, ich habe ja ein paar Instagram-Story-Sachen gemacht. Da habe ich mich ja unter anderem auch noch mal so und ja, hab einen schönen Abend und so weiter. Und habe mich da ja auch noch so geäußert irgendwie, naja, ich erwarte ja von Deutschland auch nicht viel oder das wird nicht so toll werden. Als ich das dann aufgenommen hatte, habe ich hinterher noch so gedacht, so na, nicht, dass wir da nachher irgendwie plötzlich Platz 10, da siehst du irgendwie ganz doof aus. Und eigentlich hätte ich mich sehr gefreut, wenn ich mich wirklich geirrt hätte und wenn das auf einmal so durch die Decke gegangen wäre und der NDR hätte gesagt, haha, seht ihr mal irgendwie und ihr wart voll gegen uns und so weiter und dass das dann doch leider so erwartbar war, das gab es ja schon mal, ich glaube, die Tschechin in 2016 hatte das ja auch, ne, dass die Jury Punkte kriegte, keine Ahnung, 40 Punkte, ich bin mit diesen Zahlen dann auch immer nicht so ganz drauf und kriegte dann auch 0 Punkte von den Zuschauern, das ist natürlich schon immer ganz schön heftig. Das war ja diesmal praktisch in der Reihenfolge, in der die, sie haben von, wie war das? Die letzten wenigsten Punkte, mit denen haben sie angefangen und dann summierte sich das irgendwie halt auf. Also Spanien hat auch sogar 53 Punkte gekriegt und dann war wohl, glaube ich, muss wohl Israel oder so gewesen sein mit 35 und dann hieß es dann so, Germany, sorry, zero points. Und es war so in der Halle auch so überhaupt nicht so ein hämisches Lachen, sondern um Gottes Willen. Gibt auch noch so eine kleine Aufnahme von William von Vivi Blocks mit seiner Truppe, wo er gerade gefilmt wird, wo sie sich das dieses Voting auch gerade angucken und er war auch völlig fassungslos. Also man muss auch mal, glaube ich, ganz ehrlich sagen, die Eurovisionsgemeinde ist, glaube ich, auch gar nicht hämisch auf Deutschland. Die sagen jetzt nicht, haha, ihr Deutschen und ihr wieder. Also es gibt vereinzelt Österreicher, die sich da gerne drüber lustig machen, wo ich immer so denke, naja, liebe Österreicher, es gab auch mal eine sehr triste Zeit bei euch, bis ihr dann endlich auch den Faden so aufgenommen habt und zwischendurch, so wie auch in diesem Jahr, seid ihr ja auch mal im Semifinale rausgefallen, was ich auch sehr schade fand. Also ansonsten sind da immer so, ist da gar nicht Häme auch in der Eurovisionsgemeinde, weil natürlich auch alle letztendlich Interesse haben, dass ja ich weiß gar nicht, ist, glaube ich, auch der größte Partner innerhalb der EBU, dass der so schwächelt, das finden, glaube ich, auch alle nicht so toll. Also insofern war das schon irgendwie so ein Schock. Man merkte aber, heute Nacht gab es ja zwei Interviews auch von den Sisters, einmal mit Barbara Schöneberger und dann ein bisschen später nochmal bei einem anderen Reporter. Und da merkte man schon, naja, die sind schon die letzten Tage auch vom NDR gebrieft worden, so unter dem Motto, ihr habt alles gegeben und ihr wart toll. Und das muss man auch sagen, das waren die beiden singen auch. Singen können die beiden zumindest. Nicht? Die hatten auch Spaß, sie waren auch bei den einzelnen Interviews, sie waren sehr charmant. Also um die beiden Sisters, um Carlotta und Laurita, tut es mir auch sehr, sehr leid. Vielmehr wundert mich eigentlich die Vorgehensweise, wie sie der NDR jetzt im Moment betreibt. Eben habe ich noch mal ganz kurz in dieses Frühstücksding reingeseppt, was ja Alina moderiert hat. Da habe ich so ein bisschen wahrgenommen, erstmal wurden ja die Statements von Herrn Schreiber auch nur eingespielt. Also er war dann da noch nicht mal zu Gast. Ich glaube, selbst Peter Urban war da irgendwie nicht zu Gast. Und ich glaube, sie wollen uns alle ein bisschen auf die interne Auswahl vorbereiten. So habe ich im Moment so den Eindruck. Meinst du? Ja, also ich habe jetzt heute auf dem Weg, ich habe übrigens, kann ich vielleicht auch mal empfehlen, weiterhin den österreichischen Podcast Merci Cherie. Schöne Grüße an euch. Schöne Hallo. Grüße an Marco und Entschuldigung, wie heißt der zweite? Ich guck gleich nochmal nach. Und die machen ja diesen ESC-Podcast mehr so in Richtung Interviews. Ja. Und hatten da unter anderem den Head of Delegation aus Österreich und der so ein bisschen mal erzählt, der macht seit 2011 diese Funktion. Und hat auch Conchita mitverantwortet, hat aber auch schon so Phasen gehabt, wo sie eben halt auch mal rausgeflogen sind. Und ich habe dann aber auch so gedacht, weil der ORF hat sich ja in den letzten Jahren dafür sehr bewusst entschieden, eine interne Auswahl auch alleine deswegen zu machen, weil so ein Vorentscheid ist mitunter teurer als nachher die gesamte Teilnahme beim ESC. Ja. Und da haben sie sich natürlich irgendwie vorgestellt, dann stecken wir das lieber in das Know-how und haben da so Musik-Scouts oder Talent-Scouts, die praktisch durchs Land gehen und mal gucken, wer könnte das irgendwie halt machen, führen Gespräche und so weiter. Und ehrlich gesagt, ich denke mal, man sollte das vielleicht auch mal diskutieren, ob man in Deutschland, auch wenn das sicherlich nicht hier gelernt ist, ob man nicht doch mal eine interne Auswahl und dann holt man das ganze Geld, was man sich für Panel und was weiß ich nicht alles und für Deko, für hier in Adlershof, Songwriting Camp hier, und all das ganze Kram. Hier, wo ich im Hotel bin, das ist ja hier gleich um die Ecke, wo die beiden Vorentscheide letztes und dieses Jahr irgendwie halt waren, dass man das alles mal einspart und lieber mal Fachkräfte in dem Bereich engagiert, die ganzjährig hier durchs Land gehen und durch Festivals vielleicht irgendwie auch gehen und so weiter und sich wirklich auch mal die Talente irgendwie halt ranholt, mit denen Gespräche führt und vielleicht kommt da tatsächlich auch mal ein bisschen was anderes dabei heraus und vielleicht mal ein bisschen mehr die üblichen Verdächtigen beim NDR mal, sollten sich vielleicht mal zurückhalten und es sich mal vielleicht eher hier, Thomas Mohr hatte auch noch bei diesem ESC-Frühstück auch gesagt, ja, warum bindet man nicht auch mehr die Radioleute mit ein? Die spielen vielleicht nicht alle diese Titel, die man beim ESC einspielen könnte, sagt er. Aber es wäre natürlich schon so, dass die auch ein gewisses Know-how haben. Und vielleicht, ich meine, du beschäftigst dich ja auch viel mit diesen Dingen und postest mir, der könnte das und der könnte das. Genau. Und ich glaube, solche Leute müsste man viel mehr einbringen, als jetzt irgendwelche Eurovisions-Panel-Teilnehmer, ich meine, bei Michael Schulte haben sie ja gute Arbeit geleistet, aber sie schienen ja jetzt in diesem Jahr nicht so eine Riesenrolle zu spielen. Und ich finde es auch spannend, dass das Eurovisions-Panel, das ja was ja aus 100 Menschen besteht, Sisters gar nicht so hoch gewettet hat, ne? Ich glaube, ja, so auch in der Mitte, ne? Plätzen. Mhm. Genau, also es ist also sozusagen auch schon da ein Vorzeigeding, also das hat durchaus schon eine Richtung gehabt. Ich glaube, so schlecht ist diese ganze Auswahlgeschichte, die sie machen, nicht. Ich glaube aber auch diese Complete-Act-Geschichte, die da einfach läuft, glaube ich, einfach diesen Clubkonzert-Charakter hat, oder diesen Clubkonzert-Kandidaten-Charakter hat, dass man etwas wählt, was man vielleicht nicht unbedingt schon mal gesehen hat. Hm. Und das ist halt dieses frische Charakter sozusagen. Das ist ja etwas, was man unbedingt mal sehen möchte. Und das war bei den Sister jetzt ja genauso. Und ich glaube, das ist einer der größten Fehler gewesen, die man gemacht hat, weil man das eigentlich schon vorher hätte wissen müssen, weil das ja ähnlich ist wie bei den Clubkonzertkandidaten. Und ich gebe dir recht, ich glaube, eine interne Ausschreibung oder eine interne Auswahl würde, glaube ich, uns ein bisschen mal die Luft nehmen und auch mal so ein bisschen atmen lassen. Aber wir hatten ja auch schon mal eine interne Auswahl, du weißt ja, mit Miss Kiss Kiss Gang Bang, Oscar Sings. Das war ja eine Totalkatastrophe auch für uns. Aber ich glaube, wenn man das richtig macht und auch richtig sucht, dann kann das durchaus positiv sein. Wir haben so viele Künstler gehabt bei der Grand Prix Party und so. Alles Künstler, sehr, sehr gute Künstler, die sich, glaube ich, niemals so trauen würden, sich in einer Vorentscheidung zu stellen. Ja, dafür sind die dann vielleicht auch schon irgendwie halt zu groß. Ich meine, man muss bei Miss Kiss Kiss Bang Bang, glaube ich, sagen, ich glaube, da haben sie aber auch nicht gutes Personal gehabt, die das dann irgendwie raus. Mhm. Ich kann mich dran erinnern, da saß, glaube ich, auch Harpe Kerkeling drin und so. Und da muss ich mal sagen, ja, also Harpe Kerkeling ist ein Entertainer irgendwie und kann Comedy und so, aber weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich die richtige Expertise irgendwie halt ist. Also da gibt's, glaube ich, auch in den Plattenlabeln und bei den Musikmanagern oder Radiomoderatoren oder so, gibt's eine ganze Menge Leute, die das auch wirklich gut, es gibt ja auch, habe ich auch einen Freund von mir, der Radiopromoter irgendwie halt ist. Solche Leute, die können schon sehr gut einschätzen. Der hat mir letztes Jahr auch schon gleich gesagt, oh ja, Michael Schulte, das ist ein guter Mann. Er kannte ihn auch ein bisschen persönlich. Und das war wirklich auch so, wo man dann auch gleich schon merkte, ja, dass das passt. Mhm. Also es wird natürlich hier ein Riesenaufschrei sein. Man müsste natürlich dann so eine interne Ausschreibung auch ein bisschen transparent, so die Station so ein bisschen auch transparent machen. Zumindest so für uns Fans, die dann so natürlich immer ein besonderes Auge darauf hat. Das darf man nicht jetzt irgendwie hier und dann so im weiß ich nicht, im Januar kommt man dann damit raus, so das ist jetzt unser Künstler oder so. Vielleicht muss man das schon noch ein bisschen so mit begleiten, also aber ich glaube, dass vielleicht diese Panel-Geschichte auch doch alles noch ein bisschen zu verkopft ist und manchmal muss man so ein bisschen also das war dann auch bei Merci Cherie, dass dort der Head of Delegation, wo er dann so meinte, auch bei Conchita, Conchita ist ja mal 2 Jahre vorher im Vorentscheid ja mal ausgeschieden. Da ist sie, glaube ich, Zweite geworden. Richtig, genau. Und da sagte er so, wer weiß, wozu es gut war, weil damals war sie noch nicht so weit. Und 2 Jahre später, da war gerade dann so auch diese Gesetzgebung gegen Homosexuelle in Russland. Und das spielte da irgendwie alles so mit rein und da kam dann Conchita und es passte einfach super in die Landschaft, gerade aus Osteuropa hat ja Conchita auch sehr viele Punkte gekriegt und das ist natürlich auch immer, man muss ja über ein Dreivierteljahr hinaus, vorweg oder so, muss man ja auch schon ahnen, was dann nächstes Jahr im Mai irgendwie halt Zeitgeist sein sollte. Genau. Und das ist halt so. Und bei den Österreichern war es halt auch so, sie haben sich jetzt für Penda da entschieden. Das war auch ein Song, der so ein bisschen die Geister geschieden hat. Aber er hat wenigstens, dass die Leute drüber gesprochen haben. Über Sis, das hat ja kein Mensch gesprochen. Das ist ja. Nee, auch in den Kommentaren bei YouTube oder sonst wo kamen wir überhaupt nicht vor. Oder fast nicht vor. Also wir liefen unter der Kandare sozusagen und es war sozusagen ein bisschen erwartbar, dass wir nicht besonders gut abschneiden werden. Ja, also das ist schon schade, sehr, sehr schade. Aber jetzt musste NDR reagieren. Und ich bin echt gespannt, ob es dann wirklich, wenn ich deine Prognose mal so aufnehmen darf, ob es wirklich eine interne Ausschreibung wird. Ja, mal gucken. Also vielleicht haben sie auch wieder eine ganz andere Geschichte und machen da wieder irgendwas so irgendwie so ein Vorentscheid. So, also das ist halt. Du meinst wieder mit irgendwie nur Complete X, wo man dann. Aber wozu macht man denn jetzt gerade? Also man hat ja jetzt auch wieder das ganze Voting-Geschichte wieder online gestellt, wo man mitmachen kann. Das habe ich auch mitgemacht, um sich für das Eurovisionspanel sozusagen zu bewerben. Das läuft ja auch schon gerade wieder. Also, ja, aber ist das so? Ich habe nämlich, war das gestern oder vorgestern? Da bin ich draufgegangen, weil ich bin da, weil ich den Link hatte ich nicht mehr gefunden. Und dann bin ich irgendwie auf so eine dpa-Meldung gekommen und da war dann so Simon Kucher ESC oder so. Irgendwie bin ich da draufgegangen und da war nur noch eine Abfrage von 3-4 Fragen. Wo man über Sisters eine Beurteilung geben soll. Man kam nicht mehr zu dem Panel, zu der Bewerbung. Entweder haben sie es jetzt auch gestoppt. Das können wir diese Woche noch mal recherchieren. Wenn wir nächste Woche dann noch mal unsere reguläre lange Folge irgendwie halt machen. Da ist das halt, da ist plötzlich, habe ich so das Gefühl, das haben sie jetzt auch schon zwei Tage vor dem Finale jetzt auch schon gestoppt und machen jetzt auch vielleicht was ganz anderes. Vielleicht haben sie jetzt auch schon die Panel-Leute zusammen und entweder nehmen sie sie wieder oder sie lassen das bleiben. Also das ist jetzt, glaube ich, also was ich nur so schade finde, es ist wirklich auch so völlig unbemüht gewesen, sozusagen, man hat ein Verfahren, mit dem man auch im letzten Jahr gut gefahren ist und dann bringt man da noch einen zusätzlichen Faktor, einen Parameter dazu, der das ganze Ding irgendwie wieder zum Fallen bringt. Und ich glaube, ich hörte das auch in Tel Aviv, dass es wohl schon so ein, zwei Künstler aus dem Vorentscheid gegeben hat, die sich schon wohl auch ziemlich verarscht gefühlt haben, die das wohl irgendwie irgendwie halt bei irgendwelchen ESC-Medien dann wohl mal auch haben fallen lassen. Und die haben sich ja wirklich auch eine recht lange Zeit, ich glaube eine Woche oder so, in diesem Songwriting-Camp dann auch zurückgezogen. Es ist natürlich manchmal auch so, man findet vielleicht auch nicht unbedingt in jedem Jahrgang, das weiß man ja schon bei irgendwelchen Castingshows, da gibt es manchmal Jahrgänge, da kommt ein Talent auf das andere und dann machen sie im nächsten Jahr den nächsten Jahrgang und dann sind alle eher so, ja, merkt man schon, die Talente sind erstmal wieder abgegrast und man müsste jetzt eigentlich eine Generation wieder warten, also 4, 5, 6 Jahre, bis man wieder Nachwuchs hat irgendwie und das geht eben halt dann auch nicht immer unbedingt jedes Jahr. Aber da muss man halt auch ein bisschen dranbleiben. Also man muss jetzt nicht so statisch irgendwie an einem Vorentscheidkonzept irgendwie dranbleiben. Aber ich denke mal, ich würde mich tatsächlich mehr auf den Song konzentrieren. Und ich glaube, da wäre eine interne Auswahl tatsächlich ein gutes Mittel, um das irgendwie stärker zu machen. Die Frage ist aber, wie macht man das transparent? Also man muss ein bisschen da irgendwie, also das heißt Transparenz, aber zumindest irgendwie das vernünftig zu verkaufen. Also das würde ich mir wünschen. Ne? Und ich würde mir auch wünschen, das ist ein einziger Wunsch, den ich glaube ich habe, dass die Sisters im nächsten Jahr bei der Grand Prix Party auftreten dürfen. Ja, weil das wären sie, glaube ich, schon. Ich glaube. Also das wäre doof, wenn, das hat mir diesmal, ich glaube, das hat man lange nicht, dass das ein ESC-Künstler aus Deutschland im nächsten Jahr dann auftreten durfte oder aufgetreten ist. Weil Michael Schulte war jetzt ja auch endlich mal da, ist dort aufgetreten mit meinem Song. Das hatten wir in den letzten Jahren, wo wir schlecht abgeschnitten haben, hatten wir es nicht. Ella Isa ist nicht aufgetreten nochmal, ein paar andere Künstler auch nicht. Also das würde ich mir halt wünschen, dass man die so ein bisschen nicht ins Messer laufen lässt und dann nicht wieder auftreten lässt, sondern die auch vernünftig supportet. Gut, es gibt einige, die das nicht so genutzt haben und auch sich nicht einreden lassen wollten, dass sie Hilfe brauchen und so. Es gibt ja so einige Kolleginnen und Kollegen, die das gemacht, nicht gewollt haben, aber ich finde, man sollte diese Menschen, die sich jetzt dafür, die da aufgetreten sind, auch so weit unterstützen, dass sie die Möglichkeit haben, im nächsten Jahr zum Beispiel auch mal eine neue Single dort zu präsentieren oder sonstige Geschichten. Naja, du weißt halt nicht, was da so im Hintergrund gelaufen ist. Vielleicht wollen sie das auch nicht, ne? Wollen dann vielleicht mit dem ESC auch nichts mehr zu tun haben. Also ich denke mal nur alleine, ich meine, es ist ja auch sehr bezeichnend, dass eigentlich Lena auch soweit auch mit dem ESC auch nicht mehr so viel gerne was zu tun hat. Also sie hat jetzt gestern auch noch mal, auch bei Instagram noch mal so Laurita und Carlotta alles Gute gewünscht und so weiter. Aber sie ist mit Sicherheit auch schon bei irgendwelchen Fanclub-Partys schon mal angefragt worden und tritt da natürlich nicht auf, weil sie vielleicht auch im Moment noch zu teuer ist. So, aber sie will ja eigentlich auch nichts damit zu tun haben und so könnte das natürlich bei dem einen oder anderen Act natürlich irgendwie auch sein, dass sie sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben, das ist irgendwie mein Trauma und dann vielleicht von sich aus auch vielleicht gar nicht so wollen. Und was ich auch glaube, es ist ja noch gar nicht so spruchreif. Sie haben es zwar öffentlich bekundet, aber ob Sisters wirklich als Band oder Duo irgendwie weiter Bestand haben, das ist noch die Frage, ob das wirklich so ist, ne? Naja, also sie haben ja, ich glaube, ich habe ein paar Sachen gelesen, wo es hieß, sie würden gerne ein Album mehr veröffentlichen zusammen. Ob das jetzt alles kommt, ist halt die Frage. Wenn man so schlecht abgeschnitten hat, ist es halt auch so ein Brandmark einen auch auf der Stirn sozusagen drauf. Das ist halt auch ein schon großes Problem. Das ist auch bei uns in Deutschland ein großes Problem. Und ich glaube, der Einzige, der das so ein bisschen entgegenwirken kann, ist der Sender, der das ein bisschen auch pusht und sagt, nee, wir wollen sie deswegen bewusst unterstützen, weil ihr so eine schlechte Platzierung, das klingt ein bisschen doof, aber weil ihr für uns sozusagen aufgetreten seid, dass wir euch ein bisschen pushen und sagen, gut, wir helfen euch und geben euch Fernsehauftritte für Promotion und so weiter. Also das würde ich mir schon wünschen von einem Fernsehsender, der das sozusagen auch mit zu verantworten hat, dass ein Künstler oder eine Künstlerin oder eine Gruppe nicht so gut abgeschnitten hat. Ja. Ja. Ja, und dann würde ich noch mal gerne über den größten Fail des Abends, des Finals reden. Ja, Madonna, reden. Ja. Aber das war das Grauen. Also, die hat richtig schief gesungen, die Frau. Und dann so 1 Million Euro dafür hinzublättern, für einen Auftritt, der erstens komisch aussah. Also, ich habe das nicht ganz verstanden, die Kameraarbeit war eh ein Problem den ganzen Abend, aber das war unterirdisch. Was da teilweise ausgetreten sind. Also da haben wir bessere Auftritte von den ESC-Künstlern gesehen, muss man mal echt mal so sagen. Also so ein bisschen habe ich auch das Gefühl, Tamta sah ja auch mal so ein bisschen aus wie ja, so, ja, wie ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Im Hintergrund, die saß ja auch im Hintergrund und sitzt da eine Kopie, aber Madonna war gesanglich unter Kanone und irgendwie fand ich man hätte sich auch diesen Auftritt von ihr sparen können, fand ich, oder? Ich weiß nicht, wer das war bei Twitter, der schrieb, es ist schon blöd, wenn man sich zu geil findet, ne? Und so war das irgendwie halt auch. Es war sehr, sehr auf Kommerzialität getrimmt. Und wie du schon sagst, vor 3 Jahren, als Justin Timberlake aufgetreten war, da waren ja noch so die Kommentare, der zeigt denen endlich mal, wie Entertainment geht. Und es war ja auch ein guter Auftritt. Ich fand ihn nur damals auch völlig überflüssig, weil da oft dann das Gefälle viel zu hoch ist. Einen amerikanischen Künstler da einzuladen, der aus einer ganz anderen Ecke kommt, im Vergleich zu ESC-Stars, die jetzt dann vielleicht auch das erste Mal so wirklich voll in der Öffentlichkeit stehen. Mhm. Und sowas habe ich eigentlich bei Madonna auch erst befürchtet. Ich habe aber allerdings im Vorfeld auch schon immer gesagt, ich hätte gerne mal die Madonna von vor 20 oder 30 Jahren gerne mal im Konzert gesehen. Da gibt es ja auch, ist das irgendwie Vogue oder so, glaube ich, aus der Zeit, da gibt es doch noch so einen Konzertfilm von ihr, der ist auch so 25 Jahre alt und da ist es wirklich noch so in einer Zeit, als Madonna wirklich auch sich im Grunde mit jedem Album neu erfunden hat, neue Trends gesetzt hat, auch Trends, was so Mode angeht und auch was Musik angeht und so weiter und ich würde mal sagen, so das letzte Album, was vielleicht so ganz gut war, war vielleicht so vor 20 Jahren so und seitdem ist es halt so ein bisschen, sie läuft so ein bisschen dem Zeitgeist hinterher. Sie ist vielleicht, also in einem guten Sinne irgendwie tatsächlich vielleicht auch schon zu alt, um wirklich auch diesem Ding so nachzulaufen. Und dann war so ein bisschen auch so, dass hinterher auch noch jemand sagte, was auch so erstaunlich war, dass sie selbst Like a Prayer so schlecht gesungen hat, was sie nun schon seit 30 Jahren irgendwie halt eigentlich können müsste. Und dieses neue Lied war dann halt so, ja, und dann mit diesen Mönchen und so weiter. Das sollte halt so ein Wow-Effekt. Und ich will das mal kurz beschreiben. Bei uns in der Halle war das dann so, jetzt wusste man, jetzt kommt Madonna. Und alle, die wir dann auch so Sitzplätze hatten, wir sind dann auch aufgestanden, haben so geklatscht. So. Ja, und das haben wir, auch so ein, zwei Minuten irgendwie auch so, merkte man so, alle haben es so toll gefunden. Und ab Minute 3 haben wir alle so, was ist das denn? Es haben eigentlich alle nur noch so, ja, manche haben auch noch so im Schock sozusagen auch noch ihre Handys weiter hochgehalten und weiter gefilmt und so weiter. Und dann merkte man aber auch so, was ist das denn? Irgendeiner schrieb bei Twitter, hat Olli Schulz irgendwie das Lied geschrieben oder so, ne? Also auch vor allen Dingen zwischen den beiden Liedern dieses Volkstheater, was sie da noch aufführte. Ja, da das mit war diese, aufgezeichnet. Das war sogar auch noch Playback, aber so dieses so, ja, und sei du selbst. Und dann hat sie dann immer so, und dann hat sie doch diese Flaggen diese, auf dem Hintergrund die, auf dem Rücken nee, gehabt, diese, die diese, diese Tänzer dann so scheinbar so umgepustet und so und das war alles so alt. Also das war so irgendwie, wo man so dachte, und dafür 1 Million, also da stelle ich mich auch noch auf die Bühne, also muss ich ganz ehrlich sagen. Also, und dann hat sie ja auch versucht, irgendeine Message zu verbreiten, weil sie hatte eine Palästina-Flagge und eine Israel-Flagge auf den zwei Tänzern irgendwie drauf, hinten auf dem Rücken und die sind irgendwie die Treppe hochgegangen und sie ist dann ja hinten, nach hinten umgefallen. Ja, die sind ja alle, die Tänzer sind ja alle nacheinander von hinten runtergefallen und sie zum Schluss mit dem Quaivo oder wie, ich glaube Quaivo ja, heißt Quaivo, der Rapper, ja. Und Hand in Hand ist sie mit dem dann auch noch. Und dann war dann die Bühne, die Treppe, diese überdimensionale, war dann leer. Ja, es war so irgendwie, also da gab es wirklich an diesem Abend bessere Beiträge. Das muss man wirklich sagen. Ja, definitiv. Ja, muss man auch gesanglich. Und ich hoffe, dass man das im nächsten Jahr in den Niederlanden dann nicht hat. Es hieß ja, Niederlande ist Erster geworden und Madonna Letzter, ne? Ja, das könnte man so sagen. Ja, wenn die USA teilnehmen würde beim Eurovision Song Contest, den es ja übrigens auch demnächst geben soll, den American Song Contest, da bin ich mal gespannt, was da Christian Björkmann vorhat, aber wenn sie daran teilnehmen würde, hätte sie, glaube ich, nicht gewonnen. Nein. Ja, sie hat doch auch noch, sie stand doch vorher noch im Green Room und dann hat sie doch noch irgendwas erzählt, jedenfalls habe ich so mitgekriegt, die Künstler sind ja aus aller Welt. Und wo man so dachte, nein, aus Europa. Naja, nicht ganz Europa, also ist ja mal falsch zu verstehen, dass die Europäische Rundfunkunion nur aus Europa besteht, sondern halt auch, weil die Frequenzen damals ja auch irgendwie festgelegt werden mussten, als noch zu Zeiten des Radios, hat man auch Länder dabei, die halt außerhalb von Europa sind, also Israel. Theoretisch könnte auch Ägypten teilnehmen und auch Marokko, was auch schon mal teilgenommen hat. Also von daher ist das halt auch so entstanden, dass ein paar Länder teilnehmen dürfen. Naja, aber Großteil ist Europa. Also spielt jetzt nicht Ghana mit oder Japan oder so, also so, nee, das so stimmt, war das, das so war das ja gemeint, dass sie sagte, oh, vielleicht ist mal der eine oder andere Tänzer mal irgendwie aus Amerika oder so, ja. Ja gut, aber, und die Australier, hört es auch da irgendwie auf. Also, nee, ich will damit nur sagen, damit merkte man irgendwie so, naja, sie ist da so eingekauft worden und Amerikaner können ja meistens irgendwie mit dem Eurovision Song Contest ja irgendwie auch nicht so wahnsinnig viel irgendwie anfangen. Nee, das stimmt. So, und so, die kennen nur Super Bowl und die Oscar-Verleihung vielleicht auch und dann war es das, ne? Also insofern, das war halt, wie gesagt, auch, das war schade eigentlich, weil es hat dann so ein und was ich dann natürlich auch noch so doof finde, das ist ja bei Justin Timberlake irgendwie auch gewesen. ich huste heute den ganzen Tag. Ich kaufe mir ja auch immer die DVD und da kannst du schon die Uhr nachstellen, dass der Act mit Sicherheit nicht dabei ist. Und dann finde ich dann immer so jemanden dann einzukaufen, nur um die Einschaltquote während der Punktevergabe nochmal irgendwie hochzutreiben und so, dann finde ich das irgendwie auch immer so ein bisschen doof. Dann muss man das auch irgendwie, das Geld so in die Hand nehmen, dass man auch die Rechte hat, um das dann auch noch auf der DVD irgendwie halt zu verbraten. Vor allem war das Voting sehr lange. 50 Minuten konnte man wählen. Das gab's noch nie. Ja. Also gut, man hat ja auch mal ein Experiment gehabt, dass man irgendwie die ganze Show übervoten konnte. Das hatte man ja auch mal ausprobiert. Das weiß ich ja noch. Hatte man dann auch sehr schön wieder abgeschafft. Aber das gab es. Das war ja auch okay, dass man am Anfang an schon voten konnte. Aber dass jetzt 50 Minuten irgendwie überbrückt werden musste mit Madonna und anderen möglichen Acts, das war schon heftig. Obwohl ich sagen muss, dieses Crossover-Ding, wo sie versucht haben, andere Lieder der anderen zu singen, das fand ich richtig cool. Ja, das war gut. Das war richtig gut. Werke hat er toll gesungen. Ich habe dann schon gedacht, das ist doch das könnte fast ihr Song gewesen sein, die Interpretation, die sie da gemacht hat. Also das war richtig cool, vor allem die Oma an diesem Pult. Mhm. Also das würde ich mir sogar als Single kaufen, wenn das vielleicht veröffentlicht wird. Also das wäre richtig cool. Ja, also, und was ich auch gut fand, war in den Semis diese Einspieler, wo sie alte und neue Songs des ESC neu geremixt haben. Ja. Ne? Das war cool, Das fand ich auch sehr, sehr cool. Also da muss jemand sehr lange, sehr viele Stunden und Tage verbracht haben, um das miteinander zu mixen. Also das war schon, da gab's natürlich einige Dinge. Also es wird wahrscheinlich hinter den Kulissen ein bisschen Diskussion geben über so ein paar Produktionspannen und so weiter. Ja, aber es übrigens eine sehr interessante, denn die Israelis haben die falschen Länder bei Aserbaidschan und Armenien gezeigt, die falschen Grenzen. Also da wird's, glaube ich, von der Delegationen wohl ein Rüg an die EBU, dass die falschen Länder gezeigt worden sind. Also gut, aber ja, die aber machen ja immer so ein bisschen letztendlich haben sie im Großen und Ganzen eine gute Show gemacht. Ich habe ja selber jetzt in den 14 Tagen in Israel so festgestellt, man darf ja da manchmal auch nicht so mit seiner deutschen Gründlichkeit und Ordentlichkeit das so bemessen. Und in Israel ist vieles oft so unter dem Motto, ja, Hauptsache es funktioniert. Und das kann ja in manchen Lebenslagen auch eine sehr gute Einstellung sein. Das will ich ja gar nicht damit sagen. Aber vielleicht bei so etwas wie den Eurovision Song Contest ausrichten. Man muss natürlich auch eins dazu sagen, Khan gibt es ja auch erst so seit anderthalb Jahren. Vielleicht war das auch so in der Kombi. Neuer Sender, neue Organisation, die müssen sich vielleicht intern auch erstmal so ein bisschen finden und mussten parallel dann jetzt diesen Eurovision Song Contest organisieren und durchführen. Das kann natürlich auch noch so eine Geschichte sein, die das Ganze so ein bisschen erschwert hat. Aber ich würde mal sagen, so zu 90% war das wirklich auch schon eine gute Show. Und ich freue mich jetzt zu Hause irgendwie, mir die drei Shows dann nochmal in Ruhe, auch nochmal so bei Chips und so weiter, nochmal in Ruhe anzuhören. Was ich jetzt natürlich noch nicht so gehört habe, das kannst du besser sagen, wie war Peter Orban? Es waren ja so einige so negative Twitter-Kommentare wieder über ihn. So, wie war da deine Einschätzung zum Kommentar? Also er hat sich auch mal von seinen Kommentaren zuvor mal entfernt. Das hat mich gewundert, weil sonst hat er immer fast die gleichen Kommentare erzählt, die man auch in den Semis gehört hat. Das hat er diesmal nicht so extrem gemacht. Ja, Peter Urban ist Peter Urban. Also wir haben auch schon ganz schön uns kaputt gelacht. Ich habe ja mit jemandem zusammengeguckt und wir haben uns auch ein paar Sachen, mussten wir schmunzeln, weil er so ein paar Sachen abgeliefert hat. Also es ist okay gewesen. Ich glaube, ich denke mal, er wird es auch nicht mehr ewig machen. Ich denke mal, der wird auch auf Dauer auch sagen, ich höre auch auf. Aber ich glaube, die Stimme ist halt etwas, was diesen Song Contest auch nochmal besonders macht, obwohl es auch nerven kann, weil man das nicht mehr so hören möchte, weil viele, ich habe auch gelesen, viele würden sich auch wünschen, wenn sie den ESC auch ohne Kommentar hören könnten. Könnt ihr übrigens über den Stream, wenn ihr das unbedingt ohne Kommentar anschauen wollt, aber auch das gab's. Aber war okay. Also ich glaube, das könnte schlimmer sein. Und ich habe gehört, das war schon die letzten Jahre, es gibt auch eine Übertragung mit Audiokommentar, also für Blinde. Und dass manche sich das irgendwie auch angucken, weil sie das dann besser finden noch als den regulären Kommentar. Es gibt ja auch noch einen mit einer Gebärdendolmetscherin. Also das, ja, das machen sah sie cool ja sehr, aus. Sehr, vor sehr allem bei Hattari, ne? Das sah richtig lustig aus. Hattari richtig abgegangen. Die Frau, also es war jetzt aber nicht aus Deutschland, sondern die Kollegin aus den Niederlanden, die da richtig abgegangen, gedanced ist und richtig miese, schiefe Gesichtszüge hatte und so. Also okay. Das war schon geil. Ja, geht's aber bei Twitter, habe ich das gesehen. Dann können wir ja mal gucken, ob wir es nochmal finden. Können wir mal den Shownotes verpacken. Sah sehr lustig aus. Also das war schon cool. Ja, ein sehr interessanter Abend war das, ne? Ja, auf jeden Fall. Also wir werden jetzt noch mal so ein paar Sachen noch mal in der Nachlese irgendwie halt machen. Da wird sich ja vielleicht noch die eine oder andere Meldung jetzt in der kommenden Woche halt finden. Und dann werden wir das alles mal so noch mal ein bisschen stärker zusammentragen. Wir können uns dann ja auch tatsächlich auch noch mal so von den Zahlen her auch noch mal die beiden Semis dann auch noch mal genauer anschauen. Da gab es ja auch so alleine im ersten und zweiten Semifinale lagen ja auch Platz 10 und Platz 11 nur 2 beziehungsweise 1 Punkt dazwischen. Also da gab es auch ganz interessante Bewegungen. Und und ich werde mich jetzt gleich, erstmal hier alles wieder zusammenpacken und mache mich dann morgen Mittag dann mal auf dem Weg nach Hause. Ich habe hier jetzt einen kleinen Zwischenstopp gemacht, weil mir das jetzt dann doch heute noch zu lang war, jetzt nochmal aus Berlin nochmal direkt nochmal 3 Stunden nochmal irgendwie hier mit dem Zug zu fahren. Das habe ich mir jetzt ein bisschen leichter gemacht. Und und dann sind wir eigentlich dann auch schon in der Saison 2020. Ne? So schnell kann das gehen. Ja, so schnell kann es gehen. Gut. Dann euch einen schönen Abend, guten Morgen, wann auch immer oder gerade live, wenn ihr uns gerade hört. Und ich hoffe, wir werden im nächsten Jahr das anders diskutieren. Ich hoffe, ein bisschen positiver, als wir dieses Jahr die Bewertung hatten. Und beim nächsten Mal werden wir uns wirklich ein bisschen mehr über die Vorentscheidung oder was auch immer dabei rauskommen wird oder eine interne Auswahl nochmal genauer diskutieren, was dann so dort beim NDR passieren wird. Genau. Ne? Dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend. Genau, euch einen schönen Abend. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Ja,